ja, du gehörst dazu. Glaub an dich, glaub an dich. Nutze deine Chancen, ja, du gehörst dazu. Du kennst hier die harten und die leichten Zeiten, die dich in deinem Leben schon immer begleiten. Hab keine Angst, dass dich nicht unterkriegen, denn Fehler sind erlaubt, genau wie alle Fragen. Denk daran, du musst nicht einsam sein, deine Freunde sind mit dir, du bist nicht allein. Trau dich was, denn du bist gut drauf. Glaub an dich und mach den Mund auf. Glaub an dich, traue dich, hab Spaß und mach dich nicht fertig. Ich glaub an dich, glaub du an dich. Glaub an dich, ja. Glaub an dich. Glaub an dich, vertraue dein Gefühlen. Selber niemals auf. Glaub an dich, ja. Glaub an dich, glaub an dich. Nutze deine Chancen, ja, du gehörst dazu. Ja, du gehörst dazu, ja, ja. Du gehörst dazu. Du kennst das, manchmal bist du richtig gestresst, weil irgendwas in deinem Leben daneben ist. Lass dich nicht abtören, mach einfach weiter und schon stehst du wieder auf der sonnigen Seite. Mach dich schlau, Mann, ja, dann weißt du Bescheid. Lass dich nicht bekämpfen von Hass oder Neid. Du bist stark, so wie du bist, also mach was raus. Geh nicht zurück, sondern geradeaus. Glaub an dich, traue dich, hab Spaß und mach dich nicht fertig. Ich glaub an dich, glaub du an dich. Glaub an dich, ja. Glaub an dich, glaub an dich. Vertraue dein Gefühlen und gib dich selber niemals auf. Glaub an dich, ja. Glaub an dich, glaub an dich. Nutze deine Chancen, ja, du gehörst dazu. Ja, du gehörst dazu, ja, ja, du gehörst dazu. Du kennst das, manchmal geht's dir nicht so gut. Du traust dich gar nichts und dir fehlt der Mut. Das Leben ist zu cool, um es hinzuschmeißen. Zu krass und zu schön, um es zu zerreißen. Hey, egal, klappt es heute nicht, dann morgen. Mach mal locker, lass mal stecken deine Sorgen. Vergiss das nie, nach jedem Dunkel kommt Licht. Wenn du willst, wirst du's packen. Glaub an dich! Glaub an dich, traue dich, hab Spaß und mach dich nicht fertig. Ich glaub an dich, glaub du an dich. Glaub an dich, ja. Glaub an dich, glaub an dich. Vertraue dein Gefühlen. Gib dich selber niemals auf. Glaub an dich, ja. Glaub an dich, glaub an dich. Nutze deine Chancen, ja, du gehörst dazu. Glaub ja, an dich, ja. Glaub an dich, glaub an dich. Vertraue dein Gefühlen und gib dich selber niemals auf. Glaub an dich, ja. Glaub an dich, glaub an dich. Nutze deine Chancen, ja, du gehörst dazu. Ja, du gehörst dazu, ja, ja, du gehörst dazu.